Grenzenlos hören. Bayern 2. Hörspielpool. Dubliner von James Joyce. Aus dem Englischen von Dieter E. Zimmer. Die Toten 1. Lilly, die Tochter des Verwalters, musste sich buchstäblich die Beine ablaufen. Kaum hatte sie einen Herrn in die kleine Vorratskammer hinter dem Büro im Erdgeschoss geführt und ihm aus dem Mantel geholfen, als die asthmatische Türglocke schon wieder ertönte und sie den kahlen Korridor hinunterhetzen musste, um den nächsten Gast einzulassen. Sie konnte von Glück sagen, dass sie nicht auch noch den Damen aufwarten musste. Aber Miss Kate und Miss Julia hatten das bedacht und das Badezimmer oben in eine Damengarderobe verwandelt. Dort waren Miss Kate und Miss Julia, plauderten und lachten und machten sich quirlig zu schaffen, liefen eine nach der anderen zum oberen Treppenabsatz, spähten über das Geländer und riefen nach Lilly, um sie zu fragen, wer gekommen sei. Er war immer ein großer Anlass, der jährliche Ball der Jungfern Morken. Alle, die sie kannten, kamen. Familienangehörige, alte Freunde der Familie, die Mitglieder von Julias Chor, alle Schüler von Kate, die erwachsen genug waren, und selbst einige von Mary Janes Schülern. Kein einziges Mal war er verunglückt. Soweit man nur zurückdenken konnte, hatte er Jahr um Jahr in großem Stil stattgefunden. Seit der Zeit, als Kate und Julia, nach dem Tod ihres Bruders Pat, aus dem Haus in Stony Batter ausgezogen waren und Mary Jane, ihre einzige Nichte, zu sich in das dunkle, hagere Haus am Ushers Island genommen hatten, dessen oberen Teil sie von Mr. Fulham, dem Getreidehändler im Erdgeschoss, gemietet hatten. Das war reichlich seine 30 Jahre her. Mary Jane, damals noch ein kleines Mädchen in kurzen Kleidern, war nun die Hauptstütze des Haushalts, denn sie war Organistin in der Hennington Road. Sie hatte die Akademie absolviert und gab jedes Jahr im oberen Saal der Ancient Concert Rooms ein Schülerkonzert. Viele ihrer Schüler kamen aus begüterten Familien auf der Strecke nach Kingstown und Dorky. So alt sie waren, taten auch die Tanten noch ihr Teil. Julia, obwohl schon ganz ergraut, war immer noch die erste Sopranistin in der Kirche Adam and Eve. Und Kate, die zu schwach war, um noch viel auf den Beinen zu sein, gab Anfängern Musikstunden auf dem alten Klavier im Hinterzimmer. Lilly, die Tochter des Verwalters, machte ihnen die Hausmädchenarbeit. Obwohl ihr Lebensstil bescheiden war, hielten sie viel vom guten Essen. Das Allerbeste nur. Diamond Bone Sirloin-Stücke, Tee zu 3 Schilling und das beste Flaschenstout. Aber Lilly vertat sich nur selten bei ihren Bestellungen, sodass sie mit ihren 3 Herrinnen gut zurechtkam. Sie waren quirlig, das war alles. Aber das Einzige, was sie nicht vertragen konnten, war Widerrede. Natürlich hatten sie guten Grund, an einem solchen Abend quirlig zu sein. Und dann war es auch schon lange 10 Uhr vorbei und immer noch gab es kein Zeichen von Gabriel und seiner Frau. Außerdem hatten sie schreckliche Angst, dass Freddy Malins beschwipst aufkreuzen würde. Um nichts in der Welt wünschten sie, dass einer von Mary Janes Schülern ihn betrunken sähe. Und wenn er in diesem Zustand war, war es manchmal sehr schwierig, mit ihm fertig zu werden. Freddy Malins kam immer zu spät. Aber sie fragten sich, warum Gabriel wohl ausblieb. Und eben deshalb liefen sie alle paar Minuten an das Geländer, um Lilly zu fragen, ob denn Gabriel oder Freddy gekommen sei. »Ach, Mr. Conroy«, sagte Lilly zu Gabriel, als sie ihm die Tür öffnete. »Miss Kate und Miss Julia dachten schon, sie würden niemals kommen. Guten Abend, Mrs. Conroy.« »Das glaube ich gerne«, sagte Gabriel, »aber Sie vergessen, dass meine Frau hier 3 qualvolle Stunden braucht, um sich zurechtzumachen.« Er stand auf der Fußmatte und streifte den Schnee von seinen Galoschen, während Lilly seine Frau zum Fuß der Treppe führte und rief, »Miss Kate, hier ist Mrs. Conroy!« Kate und Julia kamen sofort die dunkle Treppe heruntergewackelt. Beide küssten sie Gabriels Frau, sagten, sie müsse ja bei lebendigem Leibe erfroren sein und fragten, ob Gabriel mitgekommen wäre. »Hier bin ich doch sicher wie die Post, Tante Kate!« »Geht nur schön hinauf, ich komme gleich nach«, rief Gabriel aus dem Dunkel. Er streifte weiter kräftig seine Füße ab, während die 3 Frauen lachend zur Damengarderobe hinaufgingen. Eine leichte Schneefranse lag wie ein Cape auf den Schultern seines Mantels und wie eine Schuhkappe auf den Spitzen seiner Galoschen. Und als die Knöpfe seines Mantels quietschend durch den vom Schnee steifen Fries glitten, entströmte den Spalten und Falten kalte, duftende Luft von draußen. »Schneit es wieder, Mr. Conroy?« fragte Lilly. Sie war ihm in die Vorratskammer vorausgegangen, um ihm aus dem Mantel zu helfen. Gabriel lächelte über die drei Silben, die sie seinem Nachnamen gegeben hatte, und sah sie an. Sie war ein schmales, noch nicht erwachsenes Mädchen mit bleicher Haut und heufarbenem Haar. Das Gaslicht in der Vorratskammer ließ sie noch bleicher wirken. Gabriel kannte sie seit ihren Kindertagen, als sie noch auf der untersten Treppenstufe saß und mit einer Stoffpuppe spielte. »Ja, Lilly«, antwortete er, »und ich glaube, es wird die Nacht über wohl anhalten.« Er blickte zur Decke der Kammer empor, die die stampfenden und schlurrenden Füße auf der Etage darüber erzittern ließen, lauschte einen Augenblick dem Flügel und sah dann das Mädchen an, das seinen Mantel am Ende eines Regals sorgsam zusammenfaltete. »Wie ist es, Lilly?« sagte er in freundlichem Ton. »Gehst du noch zur Schule?« »Nein, Sir«, antwortete sie. »Die Schule, mit der bin ich schon seit über einem Jahr fertig.« »Aha«, sagte Gabriel fröhlich. »Dann werden wir jetzt also eines schönen Tages mit deinem Bräutigam zu deiner Hochzeit gehen, was?« Das Mädchen sah ihn über die Schulter an und sagte mit großer Bitterkeit, »Die Männer heute haben nur Palabern im Kopf und wozu sie einen rumkriegen.« Gabriel wurde rot, als fühle er, dass er einen Fehler gemacht hatte. Und ohne sie anzusehen, schleuderte er die Galoschen von den Füßen und schnickte energisch mit dem Schal über seine Lackschuhe. Er war ein kräftiger, ziemlich großer junger Mann. Die erhöhte Farbe seiner Wangen drang bis zu seiner Stirn hinauf, wo sie sich in einigen formlosen, blassroten Flecken verteilte. Und auf seinem haarlosen Gesicht funkelten rastlos die geschliffenen Linsen und die schimmernde Goldfassung der Brille, die seine empfindlichen und rastlosen Augen schirmte. Sein glänzendes schwarzes Haar war in der Mitte gescheitelt und in einer langen Welle hinter die Ohren gebürstet, wo es sich unter der Vertiefung, die der Hut eingedrückt hatte, leicht kräuselte. Als er Glanz auf seine Schuhe geschnickt hatte, stand er auf und zog seine Weste strammer über seinen rundlichen Körper herunter. Dann nahm er rasch eine Münze aus der Tasche. »So, Lilly«, sagte er, und drückte sie ihr in die Hand. »Es ist Weihnachtszeit, nicht wahr? Nur, hier ist ein kleines...« Rasch ging er zur Tür. »Aber nicht doch, Sir«, rief das Mädchen und folgte ihm wirklich, Sir. »Das nehme ich nicht an. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit«, sagte Gabriel, rannte fast zur Treppe und winkte ihr beschwörend zu. Da das Mädchen sah, dass er die Treppe erreicht hatte, rief es ihm nach, »Also, Dankeschön, Sir!« Er wartete vor der Tür des Salons, dass der Walzer zu Ende ginge, lauschte auf die Röcke, die sie streiften, und auf das Schlurren der Füße. Er war noch verstört von der bitteren und unvermittelten Antwort des Mädchens. Sie hatte einen Schatten über ihn geworfen, den er zu vertreiben suchte, indem er seine Manschetten und die Schleifen seiner Krawatte zurechtrückte. Dann nahm er einen kleinen Zettel aus der Westentasche und schaute auf die Stichworte, die er sich für seine Rede notiert hatte. Was die Verse von Robert Browning anging, war er unentschlossen, denn er fürchtete, sie wären zu hoch gegriffen für seine Zuhörer. Irgendein Zitat aus Shakespeare oder Moores Melodies, das sie erkennen würden, wäre wohl eher angebracht. Das unfeine Geräusch der knallenden Männerabsätze und das Schlurren ihrer Sohlen erinnerte ihn daran, dass ihr Bildungsgrad von dem Seinen verschieden war. Er würde sich nur lächerlich machen, wenn er ihnen Dichtung vortrug, die sie nicht verstehen konnten. Sie würden meinen, er wolle seine überlegene Bildung zur Schau stellen. Er würde bei ihnen ebenso falsch ankommen wie bei dem Mädchen in der Kammer. Er hatte nicht den richtigen Ton gefunden. Seine ganze Rede war von Anfang bis Ende ein Irrtum, ein völliger Fehlschlag. In diesem Augenblick kamen seine Tanten und seine Frau aus der Damengarderobe. Seine Tanten waren zwei kleine, einfach gekleidete alte Frauen. Tante Julia war 2 oder 3 Zentimeter größer. Ihre Haare, die über den oberen Ohrenrand hinabgezogen waren, waren grau, und grau mit dunkleren Schatten war ihr großes, schlaffes Gesicht. Obwohl sie kräftig gebaut war und sich gerade hielt, verliehen ihre langsamen Blicke und leicht geöffneten Lippen ihr das Aussehen einer Frau, die nicht wusste, wo sie war und wohin sie ging. Tante Kate war lebhafter. Ihr Gesicht, gesünder als das ihrer Schwester, bestand einem verschrumpelten roten Apfel gleich, ganz aus Falten und Runzeln, und ihr in der gleichen altmodischen Art geflochtenes Haar hatte seine volle Nussfarbe nicht verloren. Beide küssten sie Gabriel ungeniert. Er war ihr Lieblingsneffe, der Sohn ihrer toten älteren Schwester Ellen, die T.J. Conroy von der Hafenbehörde geheiratet hatte. »Greta hat mir erzählt, dass ihr heute Nacht nicht mit der Droschke nach Monkstown zurück wollt, Gabriel«, sagte Tante Kate. »Nein«, sagte Gabriel und drehte sich zu seiner Frau um. »Im letzten Jahr, das hat uns gereicht, oder? Weißt du noch, wie sich Greta dabei erkältet hat, Tante Kate? Die Droschkenfenster haben den ganzen Weg geklappert und hinter Marion dann der Ostwind, der hereinblies. Es war wirklich ein Vergnügen. Greta hat sich eine fürchterliche Erkältung geholt.« Tante Kate runzelte streng die Stirn und nickte bei jedem Wort mit dem Kopf. »Ganz recht, Gabriel, ganz recht«, sagte sie. »Du kannst nicht vorsichtig genug sein.« »Wenn es nach Greta ginge«, sagte Gabriel, »die würde in dem Schnee bis nach Hause laufen, wenn man sie ließe.« Mrs. Conroy lachte. »Hör nicht auf ihn, Tante Kate«, sagte sie. »Er nimmt es wirklich schrecklich genau. Tom muss nachts unbedingt einen grünen Augenschirm haben und mit Hanteln üben. Und Eva zwingt er, ihren Brei zu essen. Das arme Kind. Und sie findet schon den Anblick scheußlich. Ach, ihr kommt nie darauf, was er mich jetzt tragen lässt.« Sie brach in helles Gelächter aus und sah ihren Mann an, dessen bewundernde und glückliche Augen von ihrem Kleid zu ihrem Gesicht und Haar gewandert waren. Auch die beiden Tanten lachten herzhaft, denn Gabriels übertriebene Fürsorglichkeit war ein alter Scherz bei ihnen. »Galoschen«, sagte Mrs. Conroy, »der letzte Schrei. Immer wenn der Boden nass ist, muss ich meine Galoschen anziehen. Sogar heute Abend sollte ich sie anziehen, aber ich wollte nicht. Als nächstes wird er mir noch einen Taucheranzug kaufen.« Gabriel lachte nervös und strich sich beruhigend über die Krawatte, während sich Tante Kate fast vor Lachen bog. So gut gefiel ihr der Scherz. Das Lächeln schwand bald aus Tante Julias Gesicht, und ihre freudlosen Augen waren auf das Gesicht ihres Neffen gerichtet. Nach einer Pause fragte sie, »Und was bitte sind Galoschen, Gabriel?« »Galoschen, Julia«, rief ihre Schwester, »meine Güte, weißt du nicht, was Galoschen sind? Man trägt sie über den Stiefeln, nicht wahr, Greta?« »Ja«, sagte Mrs. Conroy, »guter Percherzeug. Jeder von uns hat jetzt ein Paar. Gabriel sagt, auf dem Kontinent tragen sie alle.« »Ach so, auf dem Kontinent«, murmelte Tante Julia und nickte langsam mit dem Kopf. Gabriel zog die Stirn in Falten und sagte, als wäre er leicht verärgert, »Es ist gar nichts so Wunderbares, aber Greta kommen sie sehr komisch vor, weil das Wort sie an die Christy Minstrels erinnert«, sagt sie. »Aber wie ist das, Gabriel«, sagte Tante Kate mit geistesgegenwärtigem Taktgefühl. »Du hast dich natürlich um ein Zimmer gekümmert.« Greta sagte, »Ach, mit dem Zimmer, das ist in Ordnung«, erwiderte Gabriel. »Ich habe eins im Gresham genommen.« »Natürlich«, sagte Tante Kate, »das ist bei weitem am besten so. Und die Kinder, Greta, machst du dir auch keine Sorgen um sie?« »Ach, für eine Nacht«, sagte Mrs. Conroy, »außerdem passt Bessie auf sie auf.« »Natürlich«, sagte Tante Kate noch einmal, »das ist wirklich eine Beruhigung, solch ein Mädchen zu haben, eins auf das Verlass ist. Die Lilly da, ich weiß wirklich nicht, was in letzter Zeit in sie gefahren ist. Sie ist gar nicht mehr das Mädchen, das sie war.« Gabriel wollte ihr dazu gerade einige Fragen stellen, doch sie brach plötzlich ab, um ihrer Schwester nachzusehen, die die Treppe hinabgestiegen war und ihren Hals über das Geländer reckte. »Was ist denn los?« sagte sie fast gereizt. »Wo geht Julia bloß hin? Julia, Julia, wo gehst du hin?« Julia, die eine halbe Treppe hinuntergegangen war, kam zurück und verkündete mild, »Freddy ist da.« Im gleichen Augenblick zeigten Händeklatschen und ein Abschlussschnörkel des Pianisten an, dass der Walzer zu Ende war. Die Salontür wurde von innen geöffnet und einige Paare kamen heraus. Tante Kate zog Gabriel eilig beiseite und flüsterte ihm ins Ohr. »Geh mal leise runter, Gabriel, sei so gut und sieh nach, ob er in Ordnung ist. Und lass ihn nicht drauf, wenn er beschwipst ist. Ich bin sicher, er ist beschwipst. Ich bin sicher.« Gabriel ging zur Treppe und lauschte über das Geländer. Er konnte zwei Personen in der Kammer reden hören. dann erkannte er Freddy Mellons Lachen. Er ging geräuschvoll die Treppe hinab. »Es ist so eine Beruhigung«, sagte Tante Kate zu Mrs. Conroy, »dass Gabriel da ist. Ich fühle mich immer viel unbeschwerter, wenn er da ist. Julia, Miss Daly und Miss Power möchten sicher gern eine Erfrischung.« »Vielen Dank für Ihren wunderschönen Walzer, Miss Daly. Er war sehr gut im Takt.« Ein großer Mann mit welkem Gesicht, einem steifen, angegrauten Schnurrbart und dunkler Haut, der mit seiner Partnerin herauskam, sagte, »Ob wir auch eine Erfrischung haben könnten, Miss Morgan?« Julia sagte Tante Kate summarisch, »Hier sind noch Mr. Brown und Miss Furlong. Führ sie hinein, Julia, mit Miss Daly und Miss Power.« »Ich bin der Mann für die Damen«, sagte Mr. Brown, spitzte die Lippen, bis sich sein Schnurrbart sträubte und lächelte mit allen seinen Runzeln. »Sie müssen wissen, Miss Morgan, der Grund, dass Sie mich so gern mögen, ist...« Er brachte den Satz nicht zu Ende, sondern führte, als er merkte, dass Tante Kate außer Hörweite war, die drei jungen Damen unverzüglich ins Hinterzimmer. Die Mitte des Zimmers nahmen zwei viereckige Tische ein, deren Enden aneinandergestellt waren, und Tante Julia und der Verwalter waren dabei, eine große Tischdecke darauf gerade und glatt zu ziehen. Auf dem Buffet waren Schüsseln und Teller aufgereiht und Gläser und bündelweise Messer und Gabeln und Löffel. Auch der Deckel des geschlossenen Klaviers diente als Buffet für Delikatesshäppchen und Süßigkeiten. An einem kleineren Buffet in einer Ecke standen zwei jüngere Männer und tranken Hopfenbitter. Mr. Brown führte seine Schützlinge dorthin und lud sie alle im Scherz zu Damenpunsch ein. Heiß, stark und süß. Da sie sagten, dass sie niemals starke Sachen tränken, machte er für sie drei Flaschen Limonade auf. Dann bat er einen der jungen Männer, etwas zur Seite zu treten, griff sich die Karaffe und schenkte sich selber ein reichliches Maß Whisky ein. Die jungen Männer beobachteten ihn respektvoll, während er einen Probeschluck nahm. »Gott helfe mir«, sagte er lächelnd, »der Arzt hat mir's verordnet.« Sein welkes Gesicht verzog sich zu einem breiteren Lächeln und die drei jungen Damen lachten in melodischem Echo auf seinen Scherz und wiegten unter nervösem Schulterzucken ihre Körper hin und her. Die Kühnste sagte, »Aber was, Mr. Brown? Ich bin sicher, der Arzt hat nie dergleichen verordnet.« Mr. Brown nahm noch einen Schluck Whisky und sagte schauspielernd über die Achsel, »Sehen Sie, mir geht's wie der berühmten Mrs. Cassidy, die gesagt haben soll, »Also, Mary Grimes, wenn ich das nicht schlucke, dann zwingen Sie mich dazu, denn ich habe das Gefühl, ich brauch's.« Sein heißes Gesicht hatte sich ein wenig zu vertraulich vorgeneigt und er war in einen sehr ordinären Dubliner Akzent verfallen, so dass die jungen Damen alle dem gleichen Instinkt folgend seine Worte mit Stillschweigen aufnahmen. Miss Furlong, eine von Mary Janes Schülerinnen, fragte Miss Daly, wie der hübsche Walzer heiße, den sie gespielt hatte. Und als Mr. Brown feststellte, dass er ignoriert wurde, wandte er sich sogleich an die beiden jungen Männer, die empfänglicher waren. Eine rotgesichtige junge Frau in einem stiefmütterchenfarbenen Kleid kam herein, klatschte aufgeregt in die Hände und rief, »Kadri, Kadri!« Ihr dicht auf den Fersen folgte Tante Kate und rief, »Zwei Herren und drei Damen. Mary Jane?« »Na, hier wären Mr. Burton und Mr. Kerrigan«, sagte Mary Jane. »Mr. Kerrigan, nehmen Sie Miss Power?« »Miss Furlong, darf ich Ihnen einen Partner zuteilen, Mr. Burton?« »Das reicht dann wohl.« »Drei Damen, Mary Jane«, sagte Tante Kate. Die beiden jungen Herren fragten die Damen, ob sie das Vergnügen haben dürften, und Mary Jane wandte sich an Miss Daly. »Ach, Miss Daly, Sie sind wirklich schrecklich nett, nachdem Sie schon die letzten beiden Tänze gespielt haben, aber es fehlt uns heute Abend wirklich so an Damen. Ich habe gar nichts dagegen, Miss Morgan. Aber ich habe einen netten Partner für Sie, Mr. Bartle Darcy, den Tenor. Später werde ich ihn bitten, dass er singt. Ganz Dublin schwärmt von ihm.« wunderbare Stimme«, sagte Tante Kate. Da der Flügel schon zweimal das Vorspiel zur ersten Tour begonnen hatte, führte Mary Jane ihre Rekruten eilends aus dem Zimmer. Sie waren kaum gegangen, als Tante Julia langsam hereinkam, den Blick nach hinten auf etwas gerichtet. »Was ist los, Julia?«, fragte Tante Kate besorgt. »Wer ist es?« Julia, die einen Stapel Servietten in der Hand hielt, drehte sich zu ihrer Schwester um und sagte einfach, als hätte die Frage sie überrascht. »Es ist nur Freddy, Kate. Und Gabriel ist bei ihm.« Tatsächlich konnte man sehen, wie Gabriel gleich hinter ihr Freddy Mellons über den Treppenabsatz lotste. Dieser, ein jüngerer Mann von etwa 40 Jahren, hatte Gabriels Größe und Statur und sehr runde Schultern. Sein Gesicht war fleischig und blass. Nur die dicken hängenden Ohrläppchen und die breiten Nasenflügel hatten eine Spur Farbe. Er hatte grobe Gesichtszüge, eine stumpfe Nase, eine gewölbte und fliehende Stirn, wulstige und vorgestülpte Lippen. Seine schwerlidrigen Augen und die Unordnung seines schütteren Haars ließen ihn verschlafen wirken. Er lachte herzhaft mit hoher Stimme über eine Geschichte, die er Gabriel auf der Treppe erzählt hatte, und rieb gleichzeitig mit den Knöcheln seiner linken Faust vorwärts und rückwärts über das linke Auge. »Guten Abend, Freddy«, sagte Tante Julia. Freddy Mellons wünschte den Jungfern Morken auf eine Art, die beiläufig schien, »Guten Abend«, da seine Rede von Natur aus nur stockend vonstatten ging. Und dann, als er sah, dass Mr. Brown ihn vom Buffet her angrinste, ging er auf ziemlich zittrigen Beinen quer durchs Zimmer und begann mit gedämpfter Stimme die Geschichte zu wiederholen, die er Gabriel gerade erzählt hatte. »Es steht nicht so schlimm mit ihm, oder?« fragte Tante Kate Gabriel. Gabriels Brauen waren finster, aber er hob sie schnell und sagte, »Nein, nein, man merkt es kaum.« »Ist es nicht ein furchtbarer Mensch?« sagte sie. »Dabei hat ihn seine arme Mutter erst Silvester Enthaltsamkeit geloben lassen. Aber komm mit in den Salon, Gabriel.« Bevor sie mit Gabriel das Zimmer verließ, machte sie Mr. Brown ein Zeichen, indem sie die Stirn runzelte und ihren Zeigefinger warnend hin und her bewegte. Mr. Brown nickte zur Antwort und sagte zu Freddy Mellons, als sie gegangen war, »Also, Teddy, ich gebe Ihnen jetzt mal ein anständiges Glas Limonade, um Sie aufzumöbeln.« Freddy Mellons, der sich dem Höhepunkt seiner Geschichte näherte, schob das Angebot ungeduldig beiseite. Doch Mr. Brown, nachdem er Freddy Mellons zunächst darauf aufmerksam gemacht hatte, dass sein Anzug unordentlich war, goss ein Glas Limonade ein und reichte es ihm. Freddy Mellons linke Hand nahm das Glas mechanisch entgegen, während seine rechte ebenso mechanisch damit beschäftigt war, seinen Anzug in Ordnung zu bringen. Mr. Brown, dessen Gesicht sich von neuem vor Freude in Falten legte, goss sich selber ein Glas Whisky ein, während Freddy Mellons, ehe er noch den Höhepunkt seiner Geschichte erreicht hatte, in hohes bronchitisches Lachen ausbrach, sein ungekostetes und überfließendes Glas absetzte, mit den Knöcheln seiner linken Faust vorwärts und rückwärts über das linke Auge zu reiben begann und die Worte seines letzten Satzes wiederholte, soweit ihm sein Lachkrampf das erlaubte. Gabriel mochte nicht zuhören. Als Mary Jane dem verstummten Salon ihr Akademiestück voller Läufe und schwieriger Stellen vorspielte. Er machte sich durchaus etwas aus Musik, aber das Stück, das sie spielte, klang ihm unmelodisch, und er bezweifelte, dass es für die anderen Zuhörer melodisch klang, obwohl sie Mary Jane gebeten hatten, etwas vorzuspielen. Vier junge Männer, die beim Klang des Flügels aus dem Erfrischungsraum gekommen und an der Tür stehen geblieben waren, waren paarweise nach ein paar Minuten unauffällig wieder gegangen. Die einzigen, die der Musik zu folgen schienen, waren Mary Jane selber, deren Hände über die Tasten jagten oder in den Pausen wie jene einer Verwünschungen herabbeschwörenden Priesterin momentan gehoben waren, und Tante Kate, die neben mir stand, um die Saiten zu wenden. Gabriels Augen, vom Fußboden irritiert, der unter dem schweren Kronleuchter von Bienenwachs glänzte, wanderten zu der Wand über dem Flügel. Es hing dort ein Bild der Balkonszene in Romeo und Julia und daneben war ein Bild der beiden ermordeten Prinzen im Tower, das Tante Julia einst als Mädchen aus roter, blauer und brauner Wolle gestickt hatte. Wahrscheinlich war in der Schule, die sie als Mädchen besucht hatten, diese Art Handarbeit unterrichtet worden, denn einmal hatte seine Mutter als Geburtstagsgeschenk für ihn eine Weste aus purpurrotem Tabinett mit kleinen Fuchsköpfen darauf, einem Futter aus braunem Satin und runden Maulbeerknöpfen geschneidert. Es war seltsam, dass seine Mutter musikalisch gar nicht begabt gewesen war, obwohl Tante Kate sie immer den hellsten Kopf der Familie Morgan genannt hatte. Sie wie Julia schienen immer ein wenig stolz auf ihre ernste und gesetzte Schwester gewesen zu sein. Ihre Fotografie stand vor dem Wandspiegel. Sie hielt ein aufgeschlagenes Buch auf den Knien und zeigte darin Konstantin etwas, der ihr in einem Matrosenanzug zu Füßen lag. Sie war es gewesen, die die Namen für ihre Söhne ausgesucht hatte, denn sie hatte sehr auf die Würde des Familienlebens gehalten. Dank ihr war Konstantin jetzt Vikar im Balbriggan und dank ihr hatte Gabriel selber an der Royal University sein Examen abgelegt. Ein Schatten strich über sein Gesicht, als er sich an ihren störrischen Widerstand gegen seine Heirat erinnerte. Einige ihrer abschätzigen Sätze schwerten noch immer in seinem Gedächtnis. Einmal hatte sie Greta eine Plitsche vom Land genannt, und das traf auf Greta ganz und gar nicht zu. Greta war es gewesen, die sie während ihrer letzten langen Krankheit in ihrem Haus in Monkstown die ganze Zeit gepflegt hatte. Er wusste, dass Mary Jane mit ihrem Stück bald zu Ende sein musste, denn sie wiederholte die Anfangsmelodie mit Tonleiterläufen nach jedem Takt, und während er auf das Ende wartete, erstarb der Groll in seinem Herzen. Das Stück endete mit einem Oktaventremolo im Diskant und einer tiefen Schlussoktave im Bass. Starker Beifall dankte Mary Jane, als sie errötend und nervös ihre Noten zusammenrollend aus dem Zimmer flüchtete. Das nachhaltigste Klatschen kam von den vier jungen Männern an der Tür, die bei Beginn des Stückes in den Erfrischungsraum gegangen, jedoch zurückgekommen waren, als der Flügel zu spielen aufgehört hatte. Man stellte sich zur Quadrille Lancier auf. Gabriel sah sich Miss Ivers als Partnerin gegenüber. Sie war eine freimütige, gesprächige junge Dame mit sommersprossigem Gesicht und vorstehenden braunen Augen. Sie trug kein tief ausgeschnittenes Mieder, und auf der großen Brosche, die vorne an ihrem Kragen steckte, war eine irische Devise zu lesen. Als sie Aufstellung genommen hatten, sagte sie plötzlich: »Ich habe ein Hühnchen mit Ihnen zu rupfen.« »Mit mir?« fragte Gabriel. Sie nickte ernst mit dem Kopf. »Was gibt's denn?« fragte Gabriel und lächelte über ihr feierliches Gebaren. »Wer ist G.C.?« antwortete Miss Ivers und heftete ihre Augen auf ihn. Gabriel wurde rot und wollte gerade die Stirn furchen, so als verstehe er nicht, als sie unverblümt sagte: »Ach, Sie Unschuldslamm. Ich habe herausbekommen, dass Sie für den Daily Express schreiben. Schämen Sie sich denn gar nicht?« »Warum sollte ich mich denn schämen?« fragte Gabriel, blinzelte und versuchte zu lächeln. »Also ich schäme mich für Sie«, sagte Miss Ivers rundheraus, »dass Sie für ein derartiges Blatt schreiben. Ich hatte Sie nicht für einen Westbriten gehalten.« Ein Ausdruck der Verwirrtheit erschien auf Gabriels Gesicht. Es stimmte. Jeden Mittwoch schrieb er eine literarische Spalte für den Daily Express, für die er 15 Schilling erhielt. Aber das machte ihn doch gewiss noch nicht zu einem Westbriten. Die Besprechungsexemplare, die er erhielt, waren ihm fast noch willkommener als der armselige Scheck. Wie gerne befühlte er die Einbände und blätterte die Seiten von Büchern, die frisch von der Presse kamen. Nahezu jeden Tag, wenn sein Unterricht im College zu Ende war, ging er die Case hinab zu den Antiquariaten. Zu Hickey am Bachelor's Walk, zu Webb oder Massey am Aston Quay oder zu O'Clahissy in der Seitenstraße. Er wusste nicht, wie er ihrer Anschuldigung begegnen sollte. Er wollte sagen, dass die Literatur über der Politik stünde. Aber sie waren seit langen Jahren befreundet und ihr Werdegang war parallel verlaufen. Erst an der Universität und dann als Lehrer. Eine hochtrabende Phrase konnte er sich ihr gegenüber nicht herausnehmen. Er blinzelte weiter und versuchte zu lächeln und murmelte lahm, dass er im Abfassen von Buchbesprechungen nichts Politisches sehe. Als sie hinüberwechseln mussten, war er immer noch verwirrt und unaufmerksam. Miss Ivers nahm prompt seine Hand, drückte sie warm und sagte sanft und freundlich: »Ich habe natürlich nur Spaß gemacht. Kommen Sie, wir müssen jetzt hinüberwechseln.« Als sie wieder beieinander waren, sprach sie von der Universitätsfrage und Gabriel fühlte sich wieder ruhiger. Eine Freundin von ihr habe ihr seine Besprechung der Gedichte von Browning gezeigt. So sei sie hinter das Geheimnis gekommen. Aber die Besprechung habe ihr außerordentlich gefallen. Dann sagte sie plötzlich: »Mr. Conroy, wollen Sie nicht diesen Sommer mit zu einer Exkursion auf die Aran-Inseln kommen? Wir bleiben einen ganzen Monat dort. Es wird herrlich sein da draußen im Atlantik. Sie sollten mitkommen. Mr. Clancy kommt und Mr. Kill Kelly und Kathleen Carney. Auch für Greta wäre es herrlich, wenn sie mitkäme. Sie stammt doch aus Connacht, nicht wahr? Ihre Familie, ja«, sagte Gabriel knapp. »Aber Sie kommen doch mit, nicht wahr?« fragte Miss Ivers und legte eifrig ihre warme Hand auf seinen Arm. »Ich muss gestehen«, sagte Gabriel, »ich habe schon alles vorbereitet für eine Reise nach...« »Wohin?« fragte Miss Ivers. »Nun ja, jedes Jahr, wissen Sie, mache ich mit ein paar Freunden eine Radtour. Aber wohin?« fragte Miss Ivers. »Nun, gewöhnlich fahren wir nach Frankreich oder Belgien oder vielleicht Deutschland«, sagte Gabriel verlegen. »Und warum fahren Sie nach Frankreich und Belgien«, sagte Miss Ivers, »statt Ihre Heimat kennenzulernen?« »Nun«, sagte Gabriel, »teils um mit den Sprachen in Berührung zu bleiben und teils wegen der Abwechslung.« »Und haben Sie nicht Ihre eigene Sprache, mit der Sie in Berührung bleiben sollten? Irisch?« fragte Miss Ivers. »Nun«, sagte Gabriel, »wenn Sie darauf hinaus wollen, wissen Sie, Irisch ist nicht meine Sprache.« Ihre Nachbarn hatten sich nach ihnen umgedreht, um dem Kreuzverhör zu lauschen. Gabriel blickte nervös nach links und rechts und versuchte, trotz der peinlichen Prüfung, der er unterzogen wurde und die ihm die Röte auf die Stirn trieb, gute Laune zu bewahren. »Und sollten Sie nicht besser Ihre Heimat kennenlernen?« fuhr Miss Ivers fort, »von der Sie nichts wissen, Ihr eigenes Volk und Ihr eigenes Land?« »Ach was, wenn Sie die Wahrheit hören wollen«, erwiderte Gabriel plötzlich, »ich habe mein eigenes Land satt, satt habe ich's.« »Warum?« fragte Miss Ivers. Gabriel antwortete nicht, denn seine Erwiderung hatte ihn erhitzt. »Warum?« wiederholte Miss Ivers. Sie mussten zusammen den Besuch tanzen, und da er ihr nicht geantwortet hatte, sagte Miss Ivers hitzig: »Natürlich wissen Sie darauf nichts zu antworten.« Gabriel suchte seine Erregung zu verbergen, indem er sich mit großem Eifer dem Tanz widmete. Er mied ihre Augen, denn er hatte einen bitteren Ausdruck auf ihrem Gesicht bemerkt. Doch als sie sich bei der großen Kette trafen, wurde seine Hand zu seiner Überraschung fest gedrückt. Sie sah ihn unter den Brauen her einen Augenblick lang spöttisch prüfend an, bis er lächelte. Dann, kurz bevor die Kette weiterging, reckte sie sich auf die Zehenspitzen und flüsterte ihm ins Ohr: »Westbrite.« Als die Kadri vorbei war, ging Gabriel in eine ferne Ecke des Zimmers hinüber, wo die Mutter von Freddie Mellins saß. Sie war eine rundliche, schwache alte Frau mit weißem Haar. Ihre Rede ging nur stockend vonstatten wie die ihres Sohns, und sie stotterte leicht. Man hatte ihr gesagt, dass Freddie eingetroffen und beinahe in Ordnung sei. Gabriel fragte sie, ob sie eine gute Überfahrt gehabt habe. Sie lebte bei ihrer verheirateten Tochter in Glasgow und kam einmal im Jahr auf Besuch nach Dublin. Sie antwortete milde, dass sie eine wundervolle Überfahrt gehabt habe und dass der Kapitän höchst aufmerksam zu ihr gewesen sei. Sie sprach auch davon, wie wundervoll ihre Tochter in Glasgow wohnte und von all den netten Bekannten, die sie dort hätten. Während ihre Zunge weiterplapperte, versuchte Gabriel, alle Erinnerungen an den unangenehmen Vorfall mit Miss Ivers aus seinem Gedächtnis zu verbannen. Natürlich, das Mädchen oder die Frau oder was immer sie war, war für ihre Sache begeistert, aber ein jegliches zu seiner Zeit. Vielleicht hätte er ihr nicht so antworten sollen, aber sie hatte kein Recht, ihn vor anderen einen Westbriten zu nennen, auch im Scherz nicht. Sie hatte versucht, ihn vor anderen lächerlich zu machen. Sie hatte gehechelt und ihn mit ihren Kaninchenaugen angestarrt. Er sah, wie seine Frau zwischen den walzertanzenden Paaren sich den Weg zu ihm bahnte. Als sie bei ihm war, sagte sie ihm ins Ohr: »Gabriel, Tante Kate möchte wissen, ob du nicht wie immer die Gans schneidest. Miss Daly schneidet den Schinken und ich mache den Pudding.« »Ja gut«, sagte Gabriel. Wenn dieser Walzer zu Ende ist, schickt sie zuerst die Jüngeren hinein, sodass wir dann den Tisch für uns haben. Hast du getanzt? Fragte Gabriel. Natürlich hast du mich nicht gesehen. Worüber hast du dich mit Molly Ivers gestritten? Nicht gestritten, wieso? Hat sie das gesagt? So was Ähnliches. Ich versuche, diesen Mr. Darcy zum Singen zu kriegen. Er ist sehr eingebildet, glaube ich. Wir haben nicht gestritten, sagte Gabriel verdrossen. Sie wollte nur, dass ich eine Reise nach Westirland mache, und ich habe ihr gesagt, ich will nicht. Seine Frau presste aufgeregt die Hände zusammen und schnellte ein wenig hoch. »Ach, fahr doch, Gabriel«, rief sie, »ich würde Galway liebend gern wiedersehen.« »Du kannst ja fahren, wenn du willst«, sagte Gabriel kühl. Sie sah ihn einen Augenblick an, wandte sich dann an Mrs. Mellons und sagte, »Das nenne ich mir einen netten Mann, Mrs. Mellons.« Während sie sich durch das Zimmer zurückschlängelte, erzählte Mrs. Mellons, ohne der Unterbrechung zu achten, Gabriel weiter, was für wundervolle Orte es in Schottland gab und was für wundervolle Landschaften. Ihr Schwiegersohn nehme sie jedes Jahr mit zu den Seen, und sie gingen immer angeln. Ihr Schwiegersohn sei ein hervorragender Angler. Eines Tages habe er einen Fisch gefangen, einen wundervollen, großen, großen Fisch, und der Mann im Hotel habe ihn ihnen zum Abendessen gekocht. Gabriel hörte kaum zu. Jetzt, da das Essen nahe rückte, dachte er wieder über seine Rede nach und über das Zitat. Als er Freddy Mellons quer durch das Zimmer auf seine Mutter zukommen sah, machte er ihm seinen Platz frei und zog sich in die Fensternische zurück. Das Zimmer hatte sich bereits geleert, und aus dem Hinterzimmer kam das Klappern von Tellern und Messern. Die noch im Salon geblieben waren, schienen das Tanzen leid zu sein und unterhielten sich ruhig in kleinen Gruppen. Gabriels warme, zitternde Finger pochten gegen die kalte Fensterscheibe. Wie kühl musste es draußen sein. Wie angenehm wäre es, allein hinauszugehen, erst den Fluss entlang und dann durch den Park. Schnee lege auf den Zweigen und bildete eine helle Kappe oben auf dem Wellington-Denkmal. Wie viel angenehmer wäre es dort als an der Abendtafel. Er überflog die Stichworte seiner Rede. Irische Gastfreundschaft, traurige Erinnerungen, die drei Grazien, Paris, das Browning-Zitat. Er wiederholte sich einen Satz, den er in seiner Rezension geschrieben hatte. Man hat das Gefühl, Gedanken zerquälter Musik zu lauschen. Miss Ivers hatte die Rezension gelobt. War sie aufrichtig? Hatte sie wirklich ein eigenes Leben hinter all ihrem Propagandagetue? Bis zu diesem Abend hatte es zwischen ihnen niemals eine Verstimmung gegeben. Es machte ihn nervös, daran zu denken, dass sie an der Abendtafel sitzen und während er sprach, mit ihren kritischen, spöttisch prüfenden Augen zu ihm hochsehen würde. Vielleicht täte es ihr nicht leid, wenn seine Rede sich als Fehlschlag erwiese. Ein Gedanke kam ihm und gab ihm Mut. Er würde sagen, in Anspielung auf Tante Kate und Tante Julia, »Meine Damen und Herren«, die jetzt dahinscheidende Generation in unserer Mitte mag ihre Fehler gehabt haben, doch ich für meinen Teil bin der Meinung, dass sie gewisse Qualitäten der Gastfreundschaft, des Humors, der Menschlichkeit hatte, die mir der neuen und sehr ernsthaften und übergebildeten Generation, die um uns herum aufwächst, abzugehen scheinen. Sehr gut. Das war auf Miss Albers gemünzt. Was kümmerte es ihn, dass seine Tanten nur zwei ungebildete alte Frauen waren? Dubliner von James Joyce aus dem Englischen von Dieter E. Zimmer. Die Toten 1. Mit Karin Anselm, Bibiana Beglau, Peter Fricke, Silvester Groth, Paul Herwig, Brigitte Hobmeier und Thomas Thieme. Ton und Technik: Wilfried Hauer, Susanne Herzig. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Regie: Ulrich Lampen. Produktion: